sing for a better time. That's for the children of this world. The sun will always shine. You once were children of this world, and now you have to believe in love. L-O-V-E. DJ, pump it up now. We'll be right back. Love. Das Nein ist okay, ich trag Win-Win-Win. Deine Frau sieht sich aus für eine Win-Win-Win. Sie ist reich, mir gefällt ihre Win-Win-Win. Und wer das hier das Dschungelbuch wäre, ich kenn Win-Win-Win. Schuhe von Win-Win-Win. Again, save by the weekend. When the sun comes up again. some serenity.